Als ich sie erreicht hatte, fielen mir zwei der Reiter besonders auf. Ein Indianer mit der Adlerfeder eines Häuptlings im Haar und ein Weißer von etwa 50 Jahren. Er trug halb zivil und halb uniform, einen langen Säbel an der Seite. Sein Gesicht machte durchaus keinen vertrauenerweckenden Eindruck. Hallo! Boy! Was treibt ihr so allein hier mitten in dieser verdammten Wüste, hä? Ich reite ein bisschen spazieren. Spazieren durch den Llano? Wer und was seid ihr denn eigentlich? Ich bin ein Boy. Habt es ja selbst gesagt. Unsinn. Wenn man in dieser Einöde jemanden trifft, muss man wissen, wer er ist. Das ist richtig. Ich habe euch getroffen. Also? Ich habe euch auch getroffen. Also? Ihr seid mir ja ein seltsamer Kauz. Seht mir wohl an, dass ich Offizier bin. Habt doch sicher von dem berühmten General Douglas gehört, was? Nein. Dieser General Douglas bin ich. Schön. Freut mich für euch. In mehr als 20 Schlachten bin ich Sieger geblieben. Donnerwetter. Das ist viel. Reite jetzt durch den Llano. Diese Weißen sind meine Diener. Und die Indianer meine Führer. Das ist ein Bär oder Wolf. Der Häuptling der Chickasaws. Der Häuptling möge mir sagen, haben die Krieger der Chickasaws das Kriegsbeil gegen einen roten Stamm ausgegraben? Nein. Gegen die Apachen nicht und auch nicht gegen die Comanchen? Nein. So steht Mba, dem Häuptling dieses friedlichen Stamms, eine große Überraschung bevor. Da oben, jenseits des Kaktus, befindet sich Winnetou, der Häuptling der Apachen, mit vielen seiner Krieger, die Großer Donner, den Häuptling der Comanchen, mit seinen Leuten eingeschlossen haben und gefangen nehmen wollen. Willst du das mit ansehen? Bah, reitet hin. Winnetou? Den muss ich sehen. Natürlich reiten wir ihn. Ihr habt mir aber noch immer nicht gesagt, wer ihr seid. Ich gehöre zu Winnetou. Man nennt mich Old Shatterhand. Uff, Old Shatterhand? Habe viel von euch gehört, Sir. Freut mich, euch kennenzulernen. Hier meine Hand. Die Hand eines siegreichen Generals. Lasst uns reiten, General. Vorwärts, Leute! Alles folgt mir! Wie habt ihr das angefangen, Sir? Ich meine, die Comanchen einzuschließen. Haben wohl geschlafen, die Kerle, was? Möglich. Und ihr glaubt tatsächlich, ihr könnt sie fangen? Denke schon. Warum eigentlich? Ich meine, warum wollt ihr sie fangen? Hat der Häuptling denn was ausgefressen? Er hat ohne Grund das Kriegsbeil ausgegraben und soll zur Vernunft gebracht werden. Bravo! Raison muss diesen roten Kerlen beigebracht werden. Raison, das ist alles. Habt ihr genug Leute? Ich glaube wohl. Nur rot heute? Nein, auch einige weiße. Ebenso berühmt wie ihr? Sicher. Warum lasst ihr euch jedes Wort einzeln abkaufen, Sir? Oder sind die Namen ein Geheimnis? Durchaus nicht. Sie heißen Webster, Holly, Old Surehand. Wer? Old Surehand? Ja. Kennt ihr ihn? Nein, habe nur von ihm gehört. So, so. Hoffentlich habt ihr daran gedacht, euch mit genügend Wasser zu versorgen. Wie ihr seht, habe ich auf den Backpferden so viel Wasser in Schläuchen mitgenommen, dass ich den Weg durch die Wüste zweimal machen kann, wenn es notwendig ist. Sehr umsichtig, Mr. Douglas. Höre es lieber, Sir. Wenn man mich mit meinem Titel anredet, Nach mehr als 20 siegreichen Schlachten... Schon gut, soll mir nicht darauf ankommen, Mr. Douglas. Wisst ihr, damals in der Schlacht bei den Chattanooga-Bergen habe ich einmal ganz allein mit 20... Das war ein großer Held, meine lieben Freunde. Ein Maulheld nämlich. Er gefiel mir ganz und gar nicht. Als wir bei unseren Apachen ankamen, beobachtete ich den Mann genau. Und ich konnte feststellen, dass er mit einer gewissen Ängstlichkeit Old Shorehand gegenüber trat, bis er sah, dass ihn dieser wie einen völlig Unbekannten behandelte. Ich nahm mir vor, den angeblichen General im Auge zu behalten.